أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir haben weitergemacht das letzte Mal mit Tawhid al-Uluhiyya. Wir haben gesagt, Tawhid al-Uluhiyya bedeutet die Bestätigung der Einzigkeit Allahs Azza wa Jal in seinem Recht der Dienerschaft, in seinem Recht der Anbetung, dass er subhanahu wa ta'ala der einzig Anbetungswürdige ist. Und es gibt nun einen Abschnitt, den der Verfasser hier nicht erwähnt hat, den ich inshallah hier erwähnen möchte, und zwar bezüglich des Glaubensbekenntnisses. Und zwar Tawhid al-Uluhiyya deutet natürlich auf das Glaubensbekenntnis hin. Und das Glaubensbekenntnis ist La ilaha illallah, beziehungsweise Ashhadu an la ilaha illallah. Also ich bezeuge, dass es keinen gibt, dem zurecht gedient wird, außer Allah. Und das ist natürlich die Zusammenfassung von Tawhid al-Uluhiyya. Denn Tawhid al-Uluhiyya besagt, dass wir bezeugen, dass es keinen anderen Ilah, also Anbetungswürdigen gibt, außer Allah Jalla fi'ula. Und deswegen müssten wir uns mit diesem Glaubensbekenntnis etwas beschäftigen. Dieses Glaubensbekenntnis besteht aus zwei Säulen, beziehungsweise aus zwei Aspekten. Zum einen der Teil des Satzes La ilaha und zum anderen Illallah. Das sind die zwei Teile, aus denen dieses Glaubensbekenntnis zusammengebaut sind. Um es zu verstehen, müssen wir natürlich diese einzelnen Bausteine verstehen und nachvollziehen. Ilah bedeutet Ma'bud, also jemandem, dem man dient. Und Ilah kommt, das haben wir glaube ich schon mal erwähnt bei der Definition von Tawhid al-Uluhiyya, kommt von dem Verb alaha, also abada, also dienen. Al-Ilah ist nun derjenige, dem gedient wird, derjenige, der angebetet wird, derjenige, der verehrt wird. Das ist Al-Ilah. Und La ist ein Wort, das man zum Verneinen benutzt, also nein oder es gibt nicht. Und La ilaha bedeutet demnach, es gibt keinen Ilah. Illa bedeutet außer und Allah ist eben der Name Allahs Azza wa Jal. Also es gibt keinen Ilah außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser erste Abschnitt, La ilaha, nennt man Nafyun. Nafyun also Verneinung oder Leugnung oder Ablehnung oder irgendwas anderes, was darauf hinweist, dass man sich lossagt davon. Das heißt, bei dem Wort La ilaha bestätigt man, dass es keinen gibt, der dieses Recht besitzt. Niemand ist ein Ilah, niemand hat das Recht, angebetet zu werden, niemand hat das Recht, verehrt zu werden, niemand hat das Recht, gedient zu werden. Und dann kommt der nächste Abschnitt, eben die Bezeugung, Al-Ithbat, Illallah, das bedeutet nur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Also es besteht aus der Verneinung und der Bestätigung. Dieses Glaubensbekenntnis, La ilaha illallah, besteht aus der Verneinung, La ilaha, und der Bestätigung, Illallah. Und hier ist etwas Charakteristisches. Und zwar lernen wir daraus, aus diesen Charakteristischen, dass die Verneinung eines der wichtigsten Aspekte in der Aqidah und im Glauben eines Muslims ist. Und zwar hat Allah Azza wa Jal die Verneinung der Bestätigung vorangezogen. Die Verneinung kommt zuerst, La ilaha, und dann kommt die Bestätigung, Illallah. Und das deutet auf eine wichtige Voraussetzung hin im Islam. Man ist erst dann gläubig, wenn man alle anderen falschen Götter ablehnt und verneint und eben nicht an sie glaubt. Das heißt, ein Muslim, und das wird deutlich durch dieses Glaubensbekenntnis, kann nicht an zwei Götter glauben. Er kann nicht an einen Gott glauben und die Verehrung anderer Götter dulden. Das geht auch nicht. Er kann nicht Anbetung eines einzigen Gottes bevorzugen, aber das andere auch für richtig halten. Das geht nicht. Dann ist man nicht Muslim. Sondern man ist erst Muslim, wenn man sagt, es gibt tatsächlich keinen, der das Recht besitzt, verehrt zu werden, der das Recht besitzt, angebetet zu werden, der das Recht besitzt, ein Gott zu sein. Und deswegen wird es auch sehr oft übersetzt mit, es gibt keine Gottheit außer Allah, tabaraka wa ta'ala. Dieses Nafi und Ithbat, also dieses Verneinen und Bestätigen, ist ein wesentlicher Bestandteil in der Aqida. Und deswegen sagen die Ulama, warum ist es Sunnah, dass man im Sunnah-Gebet vor Salatu Subh, vor dem Morgengebet, was sollte man da lesen? Was ist da die Sunnah? Genau, Suratul Kafirun und Suratul Ikhlas. In der ersten Raka'a liest man Suratul Kafirun und in der zweiten Raka'a liest man Suratul Ikhlas. Warum? Ja? Genau. Barakallahu fik. Das ist eben das Gleiche wie beim Glaubensbekenntnis. Die Verneinung und die Bestätigung. Suratul Kafirun ist die Verneinung. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu. Ich diene nicht denjenigen, denen ihr dient. Und ich werde sie nicht verehren. Und ich werde sie nicht anbeten. Und in der zweiten Raka'a kommt dann Al-Ithbat. Das bedeutet, Qul huwa Allahu ahad. Hier bestätigst du, Allah ist einzig, subhanahu wa ta'ala. Und nichts ist ihm gleich, subhanahu wa ta'ala. Und somit verehre ich nur ihm, Jalla Jalalu. Das ist ein weiterer Beleg für diese wichtige Sache, eben die Verneinung, die Bestätigung. Es reicht nicht aus zu sagen, ich glaube an Allah. Es reicht nicht aus. Sondern ich muss sagen, und ich lehne den Glauben an andere Götter ab. Ich erachte sie nicht als Götter. Und ich kann nicht sie verehren neben Allah tabaraka wa ta'ala. Aber wenn man sagen würde als Muslim, oh ja, warum nicht? Also jeder soll so glauben, wie er möchte. Ist kein Problem. Willst du die Affen anbeten oder Buddha anbeten oder die Sonne oder Feuer anbeten? Alles ist schön, ja. Immerhin hast du etwas, an das du glaubst. Dann ist man kein Muslim. Warum? Weil man sich nicht losgesagt hat. Denn dieses Glaubensbekenntnis, La ilaha, beginnt eben damit, dass du erstmal alles verneinst. Du sagst zuerst einmal wollen wir klarstellen, niemand hat das Recht, verehrt zu werden. Haben wir das klargestellt? So, und jetzt kommt der nächste Satz oder der nächste Satzteil. Nur Allah Azza wa Jal hat das Recht, verehrt zu werden. Und deswegen ist ein Muslim kein Mensch, der Sachen, die eben mit dem Islam nicht konform sind, einfach so annimmt, sondern der Muslim stellt immer wieder klar, wenn du nicht einzig und allein an Allah Azza wa Jal glaubst, dann hast du keinen richtigen Glauben, dann ist dein Glaube fehlerhaft und er wird dir auch nichts nützen. Das heißt, man kann nicht kommen und sagen, ja gut, ich glaube ja, dass Gott existiert. Reicht das? Das reicht nicht. Das reicht ganz und gar nicht. Sondern du musst auch verinnerlichen in deinem Herzen, dass alle anderen Götzen, alle anderen Sachen, die angebetet werden, ob das nun Pflanzen, Tiere, Gegenstände, Skulpturen sind oder Menschen sind oder Engel sind, die angebetet werden außer Allah. Alles, was außer Allah angebetet wird, lehnen wir ab. Und nur der Dienst an Allah subhanahu wa ta'ala ist nun erlaubt. Das ist eines der wichtigsten Aspekte und deswegen sagt man, besteht das Glaubensbekenntnis aus diesen zwei Säulen, Al-Nafyu und Al-Ithbat, also die Verneinung und die Bestätigung. Nun kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt, der bei vielen Menschen zu einem falschen Verständnis führt. Und zwar gibt es viele, die denken, das bloße Aussprechen dieses Glaubensbekenntnisses, das bloße Aussprechen dieses Wortes der Aufrichtigkeit, Kalimatul Ikhlas, und hier Wort, also nicht als ein einzelnes Wort, denn Kalima im Arabischen kann ein Wort sein, kann ein Satz sein, kann eine Rede sein. Das Wort des Ikhlas, also der Aufrichtigkeit, Kalimatul Ikhlas, ist eben La ilaha illallah, das ist Kalimatul Tawhid, das Wort des Tawhid, also der Bestätigung der Einzigkeit Allahs. Viele Menschen denken nun, es reicht aus, dieses auszusprechen und mehr muss ich auch gar nicht machen. Wenn ich La ilaha illallah sage und bestätige, dann bin ich ein gläubiger Muslim und alles andere, was wir beten, fasten und so weiter und sich fernhalten von Sünden und so weiter, das ist alles eher noch zusätzlich, aber an sich bist du gläubig, wenn du einfach nur La ilaha illallah sagst, mehr musst du nicht tun. Und einige kommen dann natürlich mit Belegen, ja, die das untermalen sollen. Zum Beispiel die Aussage des Propheten alaihi salatu wassalam, wer la ilaha illallah sagt, gelangt nicht ins Feuer oder gelangt ins Paradies. Man qala la ilaha illallah, dakhal al-jannah, gelangt ins Paradies. Jetzt ist die, erst einmal müssen wir hier klarstellen, dass das eine falsche Herangehensweise ist im Islam. Und in den Islamwissenschaften. Und das muss man so oft wiederholen, dass es auch wirklich bei dem Allerletzten ankommt. Du darfst nicht aus dem Koran und aus der Sunna eine Ayah oder ein Hadith herauspicken und sagen, guck, das ist das Urteil. So geht das nicht. Sondern du musst alle Ayat und alle Ahadith zu diesem bestimmten Thema, das du nun untersuchen möchtest, zusammenfügen, sammeln und schauen, was sagt der eine Hadith, was sagt der andere Hadith, wie können sie wir vereinen, gibt es vielleicht Gegensätze, nicht weil der Koran und die Sunna gegensätzlich sind, sondern weil unser Verstand es noch nicht nachvollzogen hat. Und deswegen muss der Gelehrte eben gucken, wie vereinen wir diese Hadith und diese Ayat. Aber dass ich einen Hadith nehme, wie zum Beispiel diesen, wer la ilaha illallah sagt, gelangt ins Paradies. Und dass ich dann daraus urteilen kann, ah ja, sag einfach nur la ilaha illallah und das hat sich erledigt. Dann werde ich eine falsche Glaubenslehre haben, wie leider viele eben solch eine falsche Glaubenslehre haben. Die Ulama haben sich nun Al-Quran angeschaut und die Sunna angeschaut bezüglich dieses Bekenntnisses La ilaha illallah und wollten wissen, was muss ich denn alles tun, damit La ilaha illallah auch nutzt, damit mir dieses Glaubensbekenntnis auch etwas bringt. Reicht das bloße Aussprechen aus oder nicht? Und sie kamen zu den Bedingungen von La ilaha illallah. Und das sind 7 Bedingungen, beziehungsweise 8. Das sind 7 Bedingungen, die der Mensch einhalten muss, will er von Allah subhanahu wa ta'ala anerkannt werden und will er von Allah subhanahu wa ta'ala die Zufriedenheit bekommen. Das erste oder die erste Voraussetzung ist Al-Ilm. Al-Ilm bedeutet das Wissen. Allah azza wa jal sagt, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt und bitte um Vergebung für deine Sünde Und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah kennt euren Wandel und euren Aufenthalt. Das heißt, aus dieser Ayah entnehmen wir welche Voraussetzung? Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Ja? Wo steht was von Yaqin? Gewissheit hier? Ja, da steht ja nicht Gewissen. Hier steht Wisse. Ja? Also? Das Wissen eben. Hier geht's um Wissen, nicht um Gewissheit. Wisse, dass Allah der Einzige ist, der angebetet werden darf. Also der Einzige Ilah ist. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Das heißt, diese Ayah bestätigt und belegt uns, dass eines der Voraussetzungen Al-Ilm ist. Al-Ilm, also das Wissen, die Kenntnis. Was für ein Wissen? Welches Wissen wird hier vorausgesetzt? Ja? Islamisch. Welches islamische? Genau. Also wir sollen dieses Glaubensbekenntnis verstehen. Du musst verstehen, was La ilaha illallah bedeutet. Was bedeutet La ilaha illallah? Ja? Was heißt, dass es nur Allah gibt? Aber dich gibt's auch. Also was heißt La ilaha illallah? Genau, also es gibt keinen, den man anbeten darf, außer Allah. Weil wenn du sagst, es gibt keinen außer Allah, dann geht es hier nur um die Existenz, aber es existieren ja auch Berge und Planeten und Flüsse und Bäche. Es geht nicht um die Existenz, sondern es geht darum, wer darf angebetet werden und wer nicht. Und hier sagt eben dieses Glaubensbekenntnis, La ilaha illallah, es gibt keinen, dem zu Recht gedient wird, außer Allah. Es gibt keinen, dem zu Recht gedient wird, außer Allah tabaraka wa ta'ala. Kannst du mal bitte denen sagen, die sollen damit aufhören? Das ist also die erste Voraussetzung von La ilaha illallah, das Wissen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal sagt, und diejenigen, die sie anstatt seiner anrufen, verfügen nicht über die Fürsprache, außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt und sie es wissen. Die Wahrheit in der Ayah, was ist hier damit gemeint? Dass sie die Wahrheit kennen? Die Wahrheit ist das Glaubensbekenntnis. Damit ist die Wahrheit gemeint. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagt ebenfalls, من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Also wer stirbt und er weiß, dass es keine Gottheit außer Allah gibt, gelangt ins Paradies. Natürlich, wenn wir jetzt nur diesen Hadith uns entnehmen, wenn wir uns alle anderen Hadith nicht anschauen, nur diesen einen Hadith, dann könnte jemand kommen und sagen, ah ja, das ist ja herrlich, also ich muss nur wissen, was es bedeutet und mehr muss ich nicht tun. Und dann komme ich ins Paradies. Aber wie gesagt, das ist eine falsche Methodik im Islam. Du darfst nicht eine einzelne Ayah herauspicken oder einen einzelnen Hadith und sagen, ah guck, das ist das Urteil. Nein, sondern du musst sämtliche Hadith und sämtliche Ayah zusammennehmen, um zu gucken, was wird von mir verlangt. Also dieser Hadith, wer stirbt und er weiß, dass La ilaha illallah ist, also dass es keinen Gott gibt, der zu Recht gedient wird, außer Allah, der gelangt ins Paradies. Dieser Hadith alleine reicht nicht aus, um nun ein Urteil zu fällen. Sondern wir kommen zur nächsten Voraussetzung, und zwar die Gewissheit, Al-Yaqin. Da sagt Allah Azza wa Jal, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Die wahren Gläubigen, und jetzt definiert Allah Azza wa Jal, wer die wahren Gläubigen sind. Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Bis jetzt gibt es nichts Neues in Sachen Voraussetzungen. Zakaria, ta'al. Dort sind Frauen. Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln. Und das ist der springende Punkt hier. Und hierauf nicht zweifeln. Was bedeutet das? Also sie besitzen Gewissheit darüber. Sie besitzen keinen Zweifel, denn Zweifel ist ja Gegenteil von Gewissheit. Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen. Also ist eine weitere Voraussetzung von La ilaha illallah, ja, was ist der Unterschied zwischen Wissen und Gewissheit? Ja? Genau. Das heißt, es kann ja sein, dass ich über etwas Bescheid weiß. Ich habe gehört, es gibt einen Planet, heißt Sonne. Das habe ich gehört, so, das habe ich verstanden. Aber heißt das nun, dass ich keine Zweifel habe? Heißt es noch nicht. Kann ja sein, dass ich nicht der Ansicht bin. Ich weiß, es gibt die Sonne, habe ich schon mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist oder nicht. Und genauso ist das mit dem Glauben an Allah. Vielleicht weißt du, dass Allah Azza wa Jal existiert. Du hast das schon mal gehört, aber du hast Zweifel. Oder du weißt, Allah ist der Versorger, Ar-Razzaq Subhanah, aber du hast Zweifel. Ja, ja, ich weiß, Allah ist der Versorger, ja, und wer gottesfürchtig ist und so weiter, ja, ja, ja. Aber ob das wirklich klappen wird, da hast du Zweifel gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oder wenn du krank bist, hast du Zweifel daran, dass Allah dich heilen kann? Das ist die Frage. Es gibt Menschen, die haben Zweifel. Sie haben Zweifel, dass Allah der Weise ist, Allweise ist, Subhanahu wa Ta'ala. Wenn ihnen etwas geschieht, was passiert im Leben, dann sagen sie sich, ja, warum passiert das? Hat das überhaupt noch einen Sinn, das, was mir gerade passiert in meinem Leben? Und dann zweifeln sie an Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und deswegen ist eine weitere Voraussetzung, um zu behaupten, ich habe dieses Glaubensbekenntnis tatsächlich bestätigt und ich bezeuge wirklich daran. Die zweite Voraussetzung lautet die Gewissheit. Ich muss mir gewiss sein. Das heißt, ich darf keinen Moment daran zweifeln. Und Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, also ich bezeuge, dass es keinen zurecht gedient wird, außer Allah, und dass ich der Gesandte Allahs bin, keinem Diener, der Allah begegnet, ohne daran zu zweifeln, also an diese zwei Bekenntnisse, wird der Eintritt ins Paradies verboten. Niemand, der daran glaubt, ohne zu zweifeln, wird daran gehindert, ins Paradies zu gelangen. Das heißt, jetzt haben wir einen anderen Hadith, der erwähnt hier eine weitere Voraussetzung. Da könnte man jetzt natürlich kommen und sagen, ja, Sekunde mal, muss ich jetzt Wissen haben oder muss ich Gewissheit haben? Und die Antwort lautet, du musst sowohl Wissen als auch Gewissheit haben. Und deswegen kamen die Ulama zu diesen sieben Bedingungen. Die haben ja das jetzt nicht einfach so erfunden, sondern die haben gesagt, ja, schauen wir uns mal an. Was sagt Allah über dieses Glaubensbekenntnis? Wann bringt es etwas, wann bringt es nichts? Und das sehen die, aha, einmal ging es um Wissen. Einmal ging es um Gewissheit. Und wie wir sehen werden, um andere Punkte. Also haben sie daraus gelernt, dass eben Voraussetzungen vorhanden sind, damit dieses Glaubensbekenntnis auch gültig ist und dem Diener dann auch hilft. Die dritte Voraussetzung ist Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Allah Azza wa Jal sagt, Ala lillahi dinul khalis. Das heißt, sicherlich, Allah gehört die aufrichtige Religion. Also du sollst aufrichtig sein. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Also das wurde einem Menschen befohlen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ خَالِصًا مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ. Der Fröhlichste oder die Fröhlichsten mit meiner Fürbitte, also die, die eben diese Fürbitte des Propheten a.s. bekommen am Tag der Auferstehung, ist derjenige, der La ilaha illallah aufrichtig von seinem Herzen aus sagt. Also ist das wieder ein Hadith, der hier uns klar macht. Anscheinend reicht es nicht aus, nur es auszusprechen, dieses Wort oder dieser Satz, diesen Satz La ilaha illallah, sondern du musst zusätzlich dazu aufrichtig sein. Was bedeutet, was ist das Gegenteil von Aufrichtigkeit? Ja. Heuchelei, jazakallahu khairan. Also, es gibt Menschen, die sagen es nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern sie sagen es, um etwas zu erreichen für Dunya, wie die Heuchler, die Munafiqin, die eben dieses Glaubensbekenntnis aussprechen, damit sie irgendetwas machen können im Nachhinein. Die nächste Voraussetzung ist die Wahrhaftigkeit, und diese ist sehr eng an der Aufrichtigkeit, weil bezüglich der Aufrichtigkeit, das Gegenteil ist nicht die Heuchelei, sondern Schirk. Also, die Aufrichtigkeit ist, du machst es nur für Allah, das Gegenteil davon, du machst es für einen anderen außer Allah. Du machst es für einen anderen außer Allah, tabaraka wa ta'ala, also ist Gegenteil von Ikhlas, Schirk. Gegenteil von Wahrhaftigkeit ist eben Heuchelei und Lüge. Also sagt Allah Azza wa Jal, فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen. Und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat erklärt, es gibt Wahrhaftige und es gibt Lügner. Ja, und deswegen muss der Mensch, wenn er La ilaha illallah sagt, nicht dabei lügen wie ein Heuchler, sondern er muss wahrhaftig sein. Allah Azza wa Jal sagte auch, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Das heißt, derjenige aber, der mit der Wahrheit kommt, und derjenige andere, der sie für wahr hält, das sind die Gottesfürchtigen. Also die Propheten, die mit der Wahrheit kommen, und die an die Propheten glauben, die das, was die Propheten, wozu sie aufgerufen haben, für richtig halten, diejenigen sind die Gottesfürchtigen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah. Wer stirbt und bezeugt, dass La ilaha illallah und Muhammad, also dass es keine Gottheit gibt außer Allah, keinen, den zurecht gedient wird außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, alayhi salatu wassalam, wahrhaftig aus seinem Herzen heraus, gelangt ins Paradies. Hier wurde also noch eine Voraussetzung erwähnt, die Wahrhaftigkeit. Also dass man dabei nicht lügt. Eine weitere Voraussetzung von La ilaha illallah ist die Liebe. Was ist mit Liebe hier gemeint? Ja? Die Liebe zu Allah, zum Propheten alayhi salatu wassalam und zum Glaubensbekenntnis. Dass du dieses Glaubensbekenntnis nicht hast, dass du es nicht für schlecht empfindest, sondern dass du es eben liebst und magst und dass du es für richtig hältst. Allah Azza wa Jal sagte, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah, aber diejenigen, die wirklich glauben, sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, drei Sachen, wer sie einhält oder wer sie verinnerlicht, der wird den Geschmack des Glaubens empfinden. dass Allah und der Gesandte ihm lieber sind als alles andere, dass er den Menschen liebt nur für Allah und dass er es hasst, zurückzukehren und in den Unglauben, so wie er es hasst, dass er ins Feuer gebracht wird oder geworfen wird. Das sind also drei Punkte, die darauf hinweisen, dass man den Geschmack des Iman, den Geschmack des Glaubens empfindet. Das erste, dass man Allah und seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, liebt über alles. Niemanden liebt man mehr als den Propheten, alaihi salatu wasallam. Und daher, als Umar ibn al-Khattab einmal zum Propheten, alaihi salatu wasallam, gesagt hat, Wallahi, o Gesandter Allahs, ich liebe dich über alles, aber nicht über mich. Dann sagte er, Rasul alaihi salatu wasalam, nein, noch nicht. Also das ist noch nicht der wahre Glaube. Bis ich dir lieber bin als dir selbst. Dann sagte er, Wallahi, du bist mir lieber als mir selbst. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasalam, jetzt, o Umar. Also jetzt, das ist der richtige Glaube. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du selbst nicht Vorrang hast vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Liebe. Dir ist der Prophet alaihi salatu wasallam und Allah azza wa jal und die Religion Allahs viel wichtiger als dich selbst. Und deswegen kannst du dein Geld ausgeben oder etwas anderes für Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst dich einsetzen für Allah tabaraka wa ta'ala. Warum? Weil du sagst, mein Leben und mein Geld, alles setze ich ein für Allah, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil ich ihn liebe. Ja, und diese Liebe muss vorhanden sein, wenn man Allah hasst oder den Propheten sallallahu alaihi wasallam hasst oder dieses Glaubensbekenntnis hasst, dann kann man nicht davon ausgehen, dass man noch ein Muslim ist. Ja, dann ist man kein Muslim mehr. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Das habe ich gerade erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben sagte, niemand ist gläubig, bis ich ihm lieber bin als er selbst, seinen Kindern und allen Menschen. Und seinen Eltern und allen Menschen. Die sechste Voraussetzung ist die Befolgung. Und das ist eines der wichtigsten Voraussetzungen, die leider vernachlässigt werden. Ja, viele wissen, dass La ilaha illallah gilt. Viele glauben daran aufrichtig, haben keine Zweifel. Viele lieben dieses Glaubensbekenntnis. Aber wenn es um die Befolgung geht, dann folgen sie diesem Glaubensbekenntnis nicht und setzen die Folgerungen dieses Glaubensbekenntnisses nicht um. Allah Azza wa Jal sagte, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Das heißt, und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid ihm ergeben. Also der Islam kommt von dem Wort Al-Istislam. Al-Istislam ist die Hingabe, die Ergebung, dass du dich den Geboten Allahs unterwirfst, die Unterwerfung, das ist Al-Islam. Und du bist erst dann ein Muslim, wenn du dies auch umsetzt und einhältst. Aber wenn du sagst, nein, ich glaube zwar, dass Gott existiert, aber ich mache, was ich will, keiner hat mir zu sagen, was ich zu tun habe, auch Allah nicht, dann ist das natürlich kein Glaube. Ja, und das ist hochmütig und eben respektlos gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jal sagte, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich an die festeste Handhabe und zu Allah führt das Ende der Angelegenheit. Das heißt, Allah azza wa jal sagt hier und erklärt hier, dass es nicht ausreicht, einfach nur etwas zu sagen, ohne sich zu unterwerfen, also den Geboten Allahs subhanahu wa ta'ala, sondern zusätzlich zum Glauben musst du dich auch an die Gebote Allahs tabaraka wa ta'ala halten. Und deswegen sagte der Prophet alayhi salatu wassalam, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Sag, ich glaube an Allah, und dann sei geradlinig, istaqim, also halte dich an die Gebote. Al-Istiqama, also diese Geradlinigkeit, Die Standhaftigkeit ist wieder was anderes, aber die Geradlinigkeit bedeutet, du hältst dich daran. Ein Mustaqim ist jemand, der sich an die Gebote hält. Der nicht ab und zu mal sagt, nee, jetzt brauche ich das nicht zu tun. Was Haram ist, ist dann Haram und dann meide ich das. Was Pflicht ist, ist eine Pflicht, also setze ich das um und so weiter. Das ist Al-Istiqama. Und diese Istiqama ist natürlich eine Voraussetzung von La ilaha illallah. Das kann nicht sein, dass du sagst, ja, ich glaube an Allah, aber ich setze nicht seine Befehle um. Und deswegen, und ein Beleg dafür, dass der bloße Glaube an Allah, also an seine Existenz, nicht ausreicht, haben wir schon mal erwähnt, ist Iblis. Iblis hat an die Existenz Allahs geglaubt. Er hat daran geglaubt, dass Allah der Schöpfer ist. Er hat daran geglaubt, dass Allah der Stolze ist. Er sagte, فَبِعِزَّتِكَ, bei deinem Stolz, ich werde sie alle irreleiten. Und er sagte, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ, also du hast mich aus rauchlosem Feuer erschaffen und du hast ihn aus Erde erschaffen oder aus Ton erschaffen. Das heißt, Iblis hat hier nie geleugnet, dass Allah der Schöpfer ist und dass Allah der Herrscher ist und dass Allah der Anbetungswürdige ist. Hat er nie geleugnet, aber er hat sich nicht dem Gebot unterworfen. Das war der Grund, warum er ein Kafir wurde, warum er ein Ungläubiger wurde, warum er verdammt wurde bis in die Ewigkeit, weil er sich nicht an die Gebote Allahs gehalten hat. Er hat gesagt, mach ich nicht, will ich nicht, das ist schlecht und das werde ich auch nicht umsetzen. Und deswegen, wenn jemand kommt und sagt, irgendein Gebot Allahs ist schlecht oder irgendein Gebot Allahs ist nicht zeitgemäß oder irgendein Gebot Allahs ist irgendwie unmenschlich oder irgendein Gebot Allahs ist unsinnig, wer diese Ansichten hat gegenüber den Geboten Allahs, der kann auch nicht sagen, dass er Muslim ist. Denn er meint ja damit, Allah ist unwissend, Allah ist unweise, Allah hat nicht so viel Wissen wie ich. Ich weiß, was im Jahr 2013 angebracht ist und Allah wusste es nicht. Und das ist natürlich eine Aussage, die nur jemand trifft, der nicht mehr an Allah glaubt, der nicht Allah respektiert. Das heißt, der Glaube an Allah muss mit der Umsetzung verbunden werden. Und deswegen sagt Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, derjenige, der nichts tut, also tatsächlich keine einzige Tat umsetzt im Islam. Er betet nicht, fastet nicht, pilgert nicht, macht keinen Dhikr und er trinkt Alkohol, isst Schweinefleisch, macht Zina und so weiter. Er hält sich an keine einzige Regel des Islams, sagt aber la ilaha illallah, dass das kein Muslim ist. Ja, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den wir nachvollziehen müssen. Derjenige, der natürlich an Allah glaubt, ab und zu mal vielleicht sündigt, dann aber auch betet und Allah um Vergebung bittet, er weiß, okay, ich habe gesündigt, ich will zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein Muslim. Aber derjenige, der tatsächlich vom Islam 0% umsetzt, null, also hier bitte 5000 Mal unterstreichen. 0% umsetzt, das ist kein Muslim. Warum? Weil wir ja gelernt haben, dass der Glaube, Al-Iman, aus wie vielen Punkten besteht? Aus drei eben. Genau, das heißt diese Überzeugung und Verinnerlichung im Herzen, die Aussprache mit der Zunge und die Umsetzung der Taten ist eine Voraussetzung des Islams oder des Iman. Daraus besteht der Iman. I'tiqad, Qaul, Amal. Das sind die drei Punkte des Iman. Wenn jetzt ein Punkt komplett fehlt, dann ist man kein Mu'min. Ja? Was wolltest du noch fragen? Was, wenn man sich an sich hält und man weiß, dass es falsch ist? Dann reicht das ja nicht aus. Also das Wissen alleine reicht nicht aus. Also der Bruder sagt, was ist, wenn ich es weiß, aber ich halte mich nicht daran. Es ist ja genauso wie Iblis. Iblis wusste, dass Allah existiert, aber wollte sich nicht daran halten. Und noch einmal, damit man das nicht falsch versteht. Es geht nicht darum, jeder, der sündigt, ist kein Muslim mehr. Nein. Solange diese Sünde keine Sünde ist, wie das Beleidigen Allahs zum Beispiel, dann ist man kein Muslim mehr. Oder wie das Niederwerfen vor einem Götzen, dann ist man kein Muslim mehr. Aber wenn es Sünden ist, wie Alkohol trinken oder Sinne, möge Allah uns davor bewahren, oder mit Zinsen zu handeln, das sind Sünden, das sind große Sünden, aber man ist immer Muslim. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass ein Mensch La ilaha illallah sagt, aber er hält sich an 0,0% des Islams. Dieser Mensch ist kein Muslim. Auch wenn er sagt. Warum? Also, dann wäre Iblis auch ein Muslim. Ja? Dann wäre ja jeder ein Muslim, der einfach nur La ilaha illallah sagt und dann, das war's, dann hält er sich nicht an den Islam. Also, sich an den Islam und an die Gebote des Islams zu halten, ist eine Voraussetzung des Iman und eine Voraussetzung des Glaubensbekenntnisses. Siebtens war die Akzeptanz. Du musst also all das auch akzeptieren. Was bedeutet akzeptieren? Das heißt, du darfst nicht hochmütig sein. Denn es kann sein, dass du befolgst, aber du akzeptierst es nicht. Du befolgst es, aber nicht, weil du es befolgen willst, sondern du musst es halt, schämst dich vor den Leuten, ja, ich würde es gerne nicht umsetzen, aber was soll ich tun, ich muss halt beten. Oder was soll ich tun, ich darf halt keinen Alkohol. Aber eigentlich akzeptiere ich dieses Gebot nicht. Und das ist natürlich etwas, was sehr schlimm ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ويسلموا تسليما. Bei Allah, sie glauben nicht. Erst wenn sie, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Erst wenn sie dich als Richter nehmen in Sachen, die zwischen ihnen auftreten an Streitigkeiten. Das ist also der erste Punkt. Wir müssen den Propheten عليه الصلاة والسلام, also den Islam, als Richter nehmen für die Sachen, die zwischen uns eben sind. Also das bedeutet, die Gebote Allahs annehmen. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Und sie dürfen in ihren Herzen und in ihren Brüsten nichts dagegen empfinden. Keine Abneigung dagegen. Ja, ja, okay, ich nehme keinen Zinsen. Mann, ist das schlecht, Herr, dieses Gebot. Ja? Das heißt, er unterwirft sich jetzt. Er macht das nicht. Aber hat er sich zufrieden gefühlt mit diesem Gebot? Nein, hat er nicht. Er hat eine Abneigung. Also das darf nicht sein, sondern du musst zufrieden sein mit den Geboten Allahs tabaraka wa ta'ala. Und drittens, stellen wir uns vor, jemand kommt und sagt, ja, ja, ich glaube an Allah, Zinsen sind verboten. Ja, natürlich sind Zinsen verboten. Das ist, bist du damit zufrieden? Allahu Akbar, das ist das Beste, was es überhaupt gibt, Zinsverbot. Dann geht er und holt sich ein Auto mit Zinsen oder gibt Zinsen oder verlangt Zinsen. Ja, dann muss es auch schon umsetzen. Ja, also es reicht nicht nur daran zu glauben und es zu lieben, sondern auch bitteschön umsetzen. Hier sagt Allah, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Nein, bei Allah, sie glauben nicht. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat hier eine Bedingung, sogar drei Bedingungen gestellt, damit man gläubig ist. Und er hat es zweimal verneint, nicht nur einmal. Er hat nicht gesagt, la yu'minuna hatta yuhakkimuka. Sie glauben nicht bis und so weiter und so fort. Nein, er hat gesagt, fala, das ist schon mal eins. So nein, also fa ist so dann oder so. Nein, fala wa rabbika, bei Allah, bei deinem Herrn. La yu'minuna, sie glauben nicht. Also nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht. Zweimal wird hier verneint. Und hier schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei sich selbst. Er benutzt seine Herrschaft und schwört dabei subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jal im Koran erwähnt ja auch seine Geschöpfe. Zum Beispiel die Zeit oder die Sonne oder die Nacht und so weiter. Wal-shamsi, wal-layli, wal-asri und so weiter. Schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei der Zeit, bei der Sonne, bei den Nächten und so weiter. Und das darf ja natürlich nur Allah. Wenn wir schwören, müssen wir bei Allah schwören und bei niemandem anderen. Hier erwähnt also Allah die Verneinung zweimal, schwört bei sich selbst, subhanahu wa ta'ala, benutzt seine Herrschaft für diese Aussage. Und was zeigt uns das? Das bedeutet, hier ist etwas Gewaltiges. Allah leugnet oder verneint und besagt, dass man nicht gläubig ist. bis erstens du dich an die Gebote hältst, zweitens die Gebote liebst, drittens sie auch umsetzt. Also du nimmst für dein Leben Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam als Grundlage für dein Leben, also die Gebote des Islams als Grundlage. Wer andere Gebote nimmt, der ist kein Muslim mehr. Das heißt, wer sagt, nee, der Islam ist schlecht, das, was soll ich mit dem Islam im Jahr 2013, also bitte, ja, dann nehme ich ja lieber die Philosophie von XYZ. Das heißt, er lehnt den Islam ab, er lehnt die Gebote ab, er sieht andere Gebote für besser, für viel mit mehr Weisheit und so weiter und so fort. Das ist kein Muslim mehr. Und zweitens, die zweite Voraussetzung, selbst wenn er sagt, doch, nee, der Islam, das ist das Allerschönste und Beste, da sollten wir daraus nehmen. Aber wenn ein Gebot da kommt, hasst er dieses Gebot. Ja, zum Beispiel, sagen wir mal, Al-Hijab. Es gibt ja Menschen, die hassen dieses Gebot. Was ist das für eine Unterdrückung der Frau und so weiter und so fort. Dann ist das kein Muslim mehr. Wenn du das Gebot Allahs hasst, wenn du denkst, dass dieses Gebot ist eine Unterdrückung, dann sagst du ja damit, Allah ist ungerecht. Du kannst doch nicht sagen, ich glaube an dich, Allah, Allah ist ungerecht. Das ist doch paradox. Ich liebe dich. Warum liebst du jemanden, der ungerecht ist? Das heißt, derjenige, der die Gebote Allahs ablehnt, der sich nicht daran halten will, weil er sie für schlecht hält, das ist kein Muslim. Und er kann auch nicht daherkommen und sagen, ja, warum sagt ihr denn, ich bin kein Muslim mehr? Ja, Entschuldigung, du findest doch den Islam schlecht, oder nicht? Nein, nur das Gebot. Ja, Sekunde mal, das Gebot ist doch von Allah, oder nicht? Hier geht es nicht um die Anzahl der Gebote, die du für schlecht hältst, sondern es geht hier, von wem kommt denn bitte schön dieses Gebot? Kommt das nicht von Allah? Ob du nun ein Gebot Allahs für schlecht hältst oder 100.000 Gebote Allahs schlecht hältst, das Ergebnis ist das gleiche. Du respektierst Allah nicht, für dich ist Allah ein Unwissender, ein Ungerechter, ein Unweiser und deswegen bist du nicht gläubig, du glaubst nicht an Allah. Denn der Glaube an Allah bedeutet, dass ich glaube, Allah ist vollkommen in seinem Wissen, in seiner Weisheit, in seiner Macht, in seiner Liebe, in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade. Wenn du nun ein Gebot Allahs für schlecht empfindest, für nicht zeitgemäß empfindest, dann hast du eben die Vollkommenheit Allahs in Frage gestellt. Nicht nur in Frage gestellt, du hast sie ja dann noch abgelehnt, die Vollkommenheit Allahs, und sagst, ja, als Schöpfer, mashallah, Allah als Schöpfer, super. Aber für dieses Gebot, nee, da hat er wirklich, also da hat er einen Fehler gemacht. Ist das dann noch Glaube? Ist das dann noch Islam? Ja, und deswegen wundert man sich über diejenigen, die sich dann wundern, wenn man sagt, nee, du bist kein Muslim, leider. Ja, warum sagst du, ich bin kein Muslim? Ja, du beleidigst Allah Azza wa Jal. Du sagst, Allah ist unwissend. Habe ich nie gesagt. Doch, indem du sagst, Alkoholverbot ist nicht zeitgemäß, beleidigst du Allah Azza wa Jal. Du sagst, Allah ist unwissend. Der hatte Wissen bis zum Jahre 1998. Ab 1999 aufwärts weiß er nicht mehr, was gut ist für die Menschheit. Ja? Und das ist natürlich kein Islam und kein Glaube mehr. Das dritte nun, also, ich muss Allah und der Rasul alayhi salatu wassalam und die Gebote, den Islam als Quelle für mein Leben nehmen. Zweitens, ich muss diese Gebote für richtig, für gut halten. Ich muss sie lieben. Und drittens, ich muss natürlich umsetzen. Das ist ja Quatsch, wenn ich sage, Wallahi, das Beste ist, was Allah uns gesagt hat. Die Gebote Allahs, das Allerbeste. Ja, setzt du sie um? Nee, ich setze sie nicht um. Also, irgendwas ist jetzt falsch. Warum setzt du die jetzt nicht um? Ach, für was? Ja, weil sie gut sind. Ja, ich weiß, sie sind super. Ja, warum setzt du sie dann nicht um? Nee, mache ich nicht. Und deswegen ist das auch ein Punkt. Derjenige, der die Religion nicht umsetzt, der ist auch kein Muslim. Warum? Noch einmal, nicht derjenige, der sündigt. Nicht falsch verstehen. Derjenige, der die Sünden ausübt, die nicht zum Kufr führen, wie zum Beispiel Alkoholverbot und so weiter. Es geht nicht um diesen. Es geht um denjenigen, der vom Islam gar nichts umsetzt. Wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah schon, wie ich das schon erwähnt habe, sagt er und natürlich viele andere, dass solch ein Mensch kein Muslim ist. Warum? Weil er sich an nichts und wieder nichts vom Islam hält. Das sind die sieben Voraussetzungen von La ilaha illallah. Also, Al-Ilm, Wissen, Al-Yaqin, die Gewissheit, Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Ilmun, Yaqinun und Ikhlasun. Al-Mahabba, also die Liebe. Al-Inqiyad, also die Unterwerfung oder die Umsetzung. Dann haben wir die Akzeptanz. Was haben wir noch? Und die Wahrhaftigkeit. Ilmun, Yaqinun und Ikhlasun und Sidquka ma'a. Mahabbatin und Inqiyadin und Al-Qabuli laha. Das bedeutet, und man hat zusätzlich hinzugefügt ein achtes, und zwar alle falschen Götter abzulehnen. Das haben wir ja schon mal erwähnt bei den Säulen von La ilaha illallah, eben diese Verneinung, die Ablehnung aller falschen Götter. Das sind die sieben Voraussetzungen, und wie ihr seht, haben die Gelehrten das aus Koran und Sunna entnommen. Also man kann nicht nur eine Ayah nehmen oder nur einen Hadith und sagen, okay, das reicht. Nein, sondern man muss den ganzen Koran, die ganze Sunna nehmen, und dann wird man sehen, nur dann wird man ein Gläubiger sein, nur dann bringt es etwas, wenn man La ilaha illallah sagt, wenn man es liebt, wenn man es tatsächlich für richtig hält, wenn man auch es umsetzt, wenn man all diese Voraussetzungen von La ilaha illallah einhält. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen mit dem wahren Glauben füllen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, am Ende unseres Lebens auch dieses wundervolle Glaubensbekenntnis auszusprechen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, gelangt ins Paradies. Möge Allah azza wa jal uns dazu verhelfen und all unsere Sünden vergeben. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.